Das sind die aktuellen Themen. Maja-Lisa Föllers will nach Berlin, Brand im Chemiewerk Steierberg und Thielke übernimmt Penningseel. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Guten Morgen. Die Kreistagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen hat dem Verein Pulverfabrik Liebenau eine Spende in Höhe von 1.000 Euro überreicht. Das Geld sei für die Finanzierung des internationalen Jugendaustausches gedacht, welcher vom 29. Mai bis zum 8. Juni in Liebenau stattfindet, so der Vorsitzende der Fraktion Manfred Sanftleben. Maja-Lisa Föllers will für die SPD als Kandidatin für die Bundestagswahl 2017 antreten. Die 31-Jährige wohnt derzeit in Münchenhagen und hat bereits ihre Bewerbung eingereicht. Föllers ist bereits Ratsmitglied in Rehburg-Loccum und im Ortsrat Münchenhagen tätig. Aber auch in der Partei selbst ist sie stark engagiert. Ich bin seit gut einem Jahr im Unterbezirksvorstand. Ich bin seit einem Jahr auch als stellvertretende Kreisvorsitzende in der AWO engagiert und möchte natürlich gerne auch diesen Aspekt der sozialen Gerechtigkeit wieder stärken, der momentan für mich immer noch so ein bisschen sehr verwaist ist und würde mich da sehr gerne engagieren. Und ich lebe hier im Wahlkreis. Ich habe abgesehen von meinen Studienjahren und meinen Jahren im Referendariat mein ganzes Leben hier in Rehburg-Loccum in Münchenhagen habe Einblicke, ich sag mal, bis nach Rinteln und bis hoch nach Nienburg und glaube deshalb, dass ich sehr gut geeignet dafür bin. Zu einem Brand kam es am vergangenen Montagabend im Chemiewerk Oxunova in Steierberg. Gegen 19 Uhr wurden die örtlichen Feuerwehren alarmiert. Grund war ein feuergefangener Hochspannungsschaltschrank. Nach mehreren Versuchen, den Brand in den Griff zu bekommen, gelang es den Einsatzkräften nach rund 90 Minuten, das Feuer zu bannen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Verletzt wurde niemand. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Markus Thielke wird neuer Trainer des SSV Penningsee-Mainsche. Bis zur Winterpause trainierte er noch den Bezirksligisten Landesberger SV. Nun übernimmt er eine Mannschaft in der ersten Kreisklasse Süd. Diese steht aktuell auf dem drittletzten Platz, der im schlimmsten Fall einen Relegationsplatz um den Klassenerhalt bedeuten würde. Thielke erläutert seine Ziele mit dem SSV. Für diese Saison ist ganz klar das Ziel Klassenerhalt, aber dass man halt Jugendspielern beim SSV Penningsee-Mainsche auch weiterhin eine Perspektive bieten zu können, weil man halt große Nachbarn hat, wie den SC Maglore oder SV Aue Liebenau. Und dementsprechend sollte das Ziel sein, natürlich hier auch was bieten zu können. Und dazu gehört natürlich auch vielleicht der Klassenerhalt in der ersten Kreisklasse. Das erste Spiel mit Markus Thielke an der Seitenlinie bestreitet Penningsee am Sonntag gegen die SG Schamalo. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.